Erst danach gibt Jahwe seinen Geist allen Menschen. Söhne und Töchter sprechen für ihn. Alte Männer haben Träume. Junge Männer sehen Bilder. Zweiter Jahwe gibt seinen Geist auch Dienern und Dienerinnen. Dritter Jahwe zeigt Zeichen am Himmel und auf der Erde. Es gibt Blut, Feuer und Rauch. Vierter, die Sonne wird dunkel. Der Mond wird rot wie Blut. Dann kommt der große Tag von Jahwe. Fünfter, wer den Namen von Jahwe ruft, wird gerettet. In Jerusalem gibt es Hilfe. Jahwe hat das versprochen. Er ruft seine Leute.